Neunter Dialog, Seite 97, Montesquieu. Du rechnest also damit, für das neue grundlegende Werk, das du vorbereitest, das Volk zu gewinnen? Machiavel, ja, ohne Zweifel. Du staunst? Ich werde viel Besseres machen. Ich werde vor allem durch einen Volksbeschluss den Gewaltstreich, den ich gegen den Staat vollzogen habe, anerkennen lassen. Ich werde zum Volk in passenden Ausdrücken sagen, alles ist schlecht gegangen, ich habe alles zerstört, ich habe euch gerettet, wollt ihr über mich richten? Ihr seid frei, mich zu verurteilen oder mich freizusprechen. Montesquieu, frei unter dem Druck des Terrors und der bewaffneten Macht? Machiavel, man wird mir zujubeln. Montesquieu, ich glaube es. Machiavel, und der Volksbeschluss, dessen ich mich als Mittel zur Erreichung meiner Macht bediente, wird die Grundlage meiner Regierung werden.